Wir befinden uns ja noch im ersten Kapitel der Apostelgeschichte, wie schon angesagt, und wir hörten, in welche Position die Jünger damals gesetzt worden sind, nachdem Jesus gen Himmel fuhr. Er ließ sie eine Weile alleine, aber mit der Verheißung, es wird etwas geschehen, dass ihr meine Zeugen sein werdet, wenn ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfanget. Und dann werdet ihr den Auftrag in dieser Welt ausführen können, um zu mir einzuladen. Die Jünger hatten mit Recht die Frage, wie wir das ja auch für uns oft haben, wann kommt endlich das Reich Gottes? Wann kommt der Friede? In der Zeit, jetzt im Radio, diskutiert man darüber, ja, inwieweit Militär überhaupt nötig ist, und ob es nicht so ist, ob Soldaten Mörder sind. Da gibt es ja Talkshows beziehungsweise Gesprächsrunden im Radio, die das versuchen auseinander zu pflücken, weil man ja Angst hat, Soldaten, die auch im Ausland, von Deutschland aus gesehen, tätig sind, können doch zu einem Weltkrieg führen. Solche Auseinandersetzung. Und dann kommt immer die Frage auf, ja, wann haben wir endlich Frieden? Wir suchen doch endlich Frieden. Oder wenn wir heute im Radio auch hörten, dass der Papst ja auch beim Europäischen Rat dort sprach, um zu sagen, wir brauchen Frieden in Europa, alle müssen zusammenstehen und so weiter, merken wir, dass das ja nichts Neues ist, sondern auch die Jünger haben Jesus schon gefragt, wann kommt denn das Friedensreich? Eigentlich möchten wir es jetzt haben. Sofort haben, denn die Spannung des Unfriedens ist kaum erträglich. Wir kommen kaum durch. Das wusste der Herr ganz genau, dass wir kaum durchkommen. Wir klagen über so viele Spannungen in unserem persönlichen Leben, im Leben, manchmal auch der Gemeinde oder in dieser Welt. Wir haben so viel zu reden über Negatives. Das ist ein Ausdruck davon, wir sind nicht zufrieden, wir wollen Frieden haben. Wann kommt er? Der Herr lässt ja diese Diskussion auch bei den Jüngern innerlich zu, damit sie eines erkennen. Und das ist auch der heutige Abschnitt. Erkennen, dass sie, wenn sie hier leben, mit dem Herrn fest verbunden leben müssen, damit sie durchkommen. Damit der Friede, der höher ist als alles Denken und alle Vernunft, schon hier sein Werk tut. Dass jedes Kind Gottes immer im Frieden lebt. Immer im Frieden lebt. Das soll dabei herauskommen. Die Notwendigkeit der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ich lese uns jetzt diese Verse. Kapitel 1, 15 bis 20. Ich lese Vers 14 dazu. Diese waren alle stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Und in den Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern. Es war aber eine Menge beisammen von etwa 120. Und er sprach, ihr Männer und Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahmen. Denn er gehörte zu uns und hatte dieses Amt mit uns empfangen. Der hat einen Acker erworben mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit, aber er ist vornüber gestürzt und mitten in zwei geborsten, so dass alle seine Eingeweide hervorquollen. Und es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, so dass dieser Acker in ihrer Sprache genannt wird, Hakeldama, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Psalmbuch, seine Behausung soll verwüstet werden und niemand wohne darin und sein Amt empfange ein anderer. So muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus und Matthias und beteten und sprachen: Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, damit er diesen Dienst und das Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, um an den Ort zu gehen, wohin er gehört. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde zugeordnet zu den 11 Aposteln. Diese Zeit, 10 Tage zwischen der Himmelfahrt Jesu und der Ausgießung des Heiligen Geistes, sollte eine Zeit des Nachdenkens sein. Eine Zeit der Bereinigung. Bereinigung im eigenen Leben, Orientierung und Ausrichtung. Und all das geschah immer, wenn irgendwo Erweckung in den Ländern war, gab es zuvor Zeiten der Reinigung und der Neuordnung. Denken wir auch an die Festlichkeiten im 7. Monat. Wir lesen das in 3. Mose 23, das Posaunenfest. Ganz Israel sollte sich sammeln. Aber was geschah dann nach der Sammlung? 10 Tage Buße. Neuorientierung bis zum Yom Kippur. 10 Tage. Denkt über euer Leben nach. Was wollt ihr eigentlich haben? Wollt ihr einfach nur hingehen, so, ich sag das mal jetzt so salopp, hingehen und da wird ein Tier geschlachtet und dann sagt der hohe Priester, ja, eure Sünden sind zugedeckt und dann macht ihr weiter wie bisher? Hätte die Frage sein. Oder wollt ihr mal eine neue Lebensposition einnehmen? Die Jünger gingen ja mit Jesus durch das Land, sie hatten viel erlebt. Aber an vielen Punkten waren sie noch nicht entschieden genug. Der Eigenwille war immer noch sehr stark. Sie wollten Jesus helfen, sein Werk zu vollführen, statt sich helfen zu lassen, um an seinem Werk zu stehen. Das sind so kleine Unterschiede. Deswegen 10 Tage blieben sie dort alleine. Jetzt denkt bitte darüber nach. Was habt ihr erlebt? Wo wollt ihr hin? Wie soll es weitergehen mit euch? In diesen 10 Tagen fiel ihnen ja auf, dass Judas rausgefallen war. Da fielen ihnen einige Bibelstellen ein, die über Judas sprachen. Es fiel ihnen auf, dass sie irgendwo nicht komplett sind als Jüngerschar. Vieles wurde plötzlich offenbar. Sie hatten den Pfingsttag ja noch nicht erlebt. Diese Freude, dass sie aussprachen, was Gott ihnen ins Herz gab, sondern es waren Tage der Zubereitung und der Reinigung. Einer geistlichen Erneuerung muss immer eine Reinigung vorausgehen. Reinigungsprozesse im Herzen, im Leben, äußerlich gesehen. Die Willigkeit, Dinge loszulassen, die man krampfhaft festgehalten hat, Veränderungen hinzunehmen. Sagen zu können, Herr, führe du mich, wie du willst, alles ist richtig, alles ist gut. Ein Aufbruch darf nicht nur in irgendeiner Weise erwartet werden, dass er plötzlich über die Gemeinde, den Einzelnen kommt, sondern ganz ernst gewollt werden und gesucht werden. Tage des Gebetes, Tage der Neuordnung. Man muss wollen, was Gott geben soll. An manchen Orten, wo Erweckung mal ausbrach, das fällt mir gerade so ein, stöhnten die Glaubensgeschwister unter dem, was sie dort erlebten. Unter der Inanspruchnahme, sie hatten gar kein Privatleben mehr. Und sie klagten darüber, dass sie gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Und dann sagte ein leitender Bruder, na gut, dann beten wir jetzt, dass die Erweckung aufhört, wenn euch das zu viel ist. Ihr wolltet sie doch. Aber wenn ihr das wollt, müsst ihr mit jeder Konsequenz rechnen. Dann spielt es keine Rolle mehr, was ihr wollt, sondern was Gott will. Und diese Zubereitung sollte auch hier stattfinden. Denn die Jünger sollten ja getrieben sein durch den Heiligen Geist, dahin, wo Gott will. nicht da, wo sie sein wollten. Oft getrennt von den Familien, monatelang unterwegs vielleicht. Also es sollte ein Überdenken sein. Buße war nötig, Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis auch, Gebet um Sinneswandlung und ein Leben in der Heiligung zu führen. All das war wichtig zu erkennen und als Voraussetzung, damit überhaupt der Heilige Geist Raum gewinnen konnte. Wir erleben das ja schon bereits auch bei der ersten Einnahme des verheißenen gelobten Landes Kanaan. Kanaan konnte nicht einfach nur eingenommen werden, weil Gott sagt, ich will euch das Land öffnen. Sie konnten nicht einfach dorthin gehen, das Volk Israel, und sagen, wir sind jetzt hier und zu Hause. Es funktionierte nur in der engen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und das erlebte Israel bereits schon bei der Einnahme der ersten Stadt, nämlich Jericho, als sie über den Jordan gingen. Jericho, wo Gott Folgendes ja sagte. Er sagte, ihr werdet diese Stadt einnehmen. Er hat ganz genau Angaben gegeben, wie das vonstatten geht. Und alles, was ihr dort findet an Gold und Silber und edlem Metall, dürft ihr nicht mitnehmen, nicht in die Tasche stecken. Das gehört alles Gott. Alles ist dem Herrn. Und das war der Auftrag. Und so konnten sie in diesem Auftrag stehen und die Stadt Jericho im Glauben einnehmen. Und dann dachten sie, ach wunderbar, welch eine Kraft haben wir jetzt bekommen. Da geht's doch herrlich weiter. Da ist so eine kleine Stadt, Ai, da gehen wir hin und machen dasselbe. Und es funktionierte nicht. Im Gegenteil, es wurden Israelis getötet, 36. Da wunderten sie sich. Und Josua betete und der Herr sagt, ja, warum liegst du da auf dem Angesicht? Ihr seid nicht mehr in der Verbindung mit mir. Ihr alleine könnt ihr das Land nicht einnehmen, da werdet ihr geschlagen. Denn ihr seid unter den Bann gekommen. Da ist jemand in eurer Gemeinde, der hat gestohlen. Der hat sich was in die Tasche gesteckt, obwohl ich gesagt habe, nichts soll jemand privat nehmen, sondern es gehört alles dem Herrn. Und dann hat man ja geforscht, ich will das einfach nur zusammenfassen, geforscht, welcher Stamm, welche Familie das sein könnte. Und dann kam man auf diesen Acher. Und da hat man ihn gefragt, was hast du denn gemacht? Das ganze Volk kann nicht mehr erwecklich leben. Wegen dir. Dann hat er bekannt, ja, ich habe da so etwas, einen babylonischen Mantel genommen, der sah schön aus. Er hat dann auch ein bisschen Gold genommen und das hat er alles in seiner Hütte vergraben, versteckt. Und was passierte? Er musste mit seiner Familie, so tragisch wie sich das anhört, aus dem Volk heraus. Er wurde getötet. Gesteinigt und verbrannt. Und erst dann war wieder Erweckung da. Gott macht nur mit an der Stelle, das sollten die Jünger hier in den 10 Tagen auch überlegen, nur an dieser Stelle, wo er das absolute Sagen hat. Wo ein Mensch noch mitsprechen möchte, zieht er sich zurück. Bitte, dann mach es allein. Dann wirst du sehen, ob du weiterkommst. Als dann aber Israel wieder von dem Bann befreit war, war es ein kleines, die anderen Städte einzunehmen. Der Herr war einfach dabei. Und wo er dabei ist, da öffnen sich die Türen und da werden auch die Feinde zurückgeschlagen. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Zeit heute, für das Volk Israel, das ja, so wie es im Propheten Hesekiel steht, aus allen Nationen wieder zurückgesammelt wird. Aber sie haben Probleme mit den Feinden noch. Die hören auf in dem Moment, wo sich das Volk ganz auf den lebendigen Gott besinnt. Da gibt es kein Problem mehr. Das ist auch in unserem Leben so. Da heißt es in der Schrift, wenn jemand des Wege Gott wohlgefallen, dann macht er auch seine Feinde mit ihm zufrieden. Das heißt, Gott macht die Feinde zufrieden. Nicht ich mache die Feinde zufrieden. Wenn ich in der Gemeinschaft mit dem Herrn bin, macht der Herr meine Feinde mit mir zufrieden, sie können mich dann nicht antasten. Das sollten die Jünger im Blick auf diese Erweckung, auf diesen neuen Weg, gehet hin und verkündigt das Evangelium, alles lernen. Sie erlebten also, dass Gottes Wort wahr ist, die Schrift erfüllt sich. Wir müssen uns an Gottes Wort orientieren. Petrus, der vom Herrn ja die Schlüssel des Himmelreiches empfangen hatte, wie wir es in Matthäus 16 lesen, damit er die Evangeliumstür zu Juden und Heiden öffnen konnte, zeigte den anderen, er sprach nämlich zu den Anwesenden, zeigte den anderen, dass man unbedingt auf Gottes Wort vertrauen muss. Er zitierte plötzlich, das steht doch geschrieben da über den Judas. Seht, wir müssen genau uns am Worte Gottes orientieren. Auf allen Gebieten hat der Herr den Weg bereitet. Er sagte auch weiterhin, im Blick ja auf das Handeln des Judas, man muss doch wachsam sein, dass sich nicht zerstörende Kräfte durch Irrlehren und mancherlei Abarten in die Gemeinschaft der Gläubigen einschleicht. Denn Judas war immer dabei und er war doch nicht dabei. Er war im Grunde genommen ein Störenfried und wurde als Apostel bezeichnet. Diese Erkenntnis, die wuchs plötzlich. Wir müssen sehr aufpassen, wer mit uns geht. Wir denken manchmal, die sind alle gläubig. Dabei sind einige Querschläger dabei. Das konnten sie innerhalb der 10 Tage innerlich durchleben. Und dann eine ganz neue Haltung, eine ganz neue Position einnehmen und bereit sein, beschenkt zu werden vom Herrn, der sie dann in der Wachsamkeit hält, der sie bewahrt vor den Übergriffen des Feindes und der eine ständige Reinigung ihrer Herzen, Sinne und Gedanken vornehmen wird. Damit die Schlacke, die sich immer wieder dort in das Leben des Einzelnen bringen will, gelöst wird. Die Erweckung soll nämlich anhalten. Sie sollten ja nicht nur zu Jerusalem das Evangelium sagen, sondern in Judäa und Samarien, bis ans Ende der Erde. Sie sollten also nicht nur einige Schritte vorwärts kommen, sondern sie sollten durch ihr ganzes Leben in der Erweckung bleiben. Und dazu brauchte es eine bewusste Entschiedenheit. Und Petrus wies darauf hin. Gott sind alle Dinge bewusst, wollte er geradezu sagen, wie es nachher auch in der Apostelgeschichte 15, Vers 18 heißt. Gott sind alle Dinge bewusst, die da geschehen. Deswegen müssen wir uns von ganzem Herzen an ihn halten. Er weiß alles und er kann uns bewahren. Er wusste sogar, dass Judas, der Mann aus Krajot, dass er Jesus verraten würde, dass er ihn verkaufen würde. Das wusste er. Er wusste, wer dieser Judas war. Judas Iskariot, dass er dazu beitragen würde, dass Jesus den Juden und den Heiden überantwortet wird und zum Kreuzestod verurteilt würde. Gott sind alle Dinge bewusst. Und Petrus sagt, er war eigentlich einer von uns. Also dieses Wort von uns. Offenbar gehörte er doch zu uns, so dachten wir zumindest. Aber er gehörte doch nicht zu uns. Das ist also etwas, was in der Zukunft, so hätte Petrus sagen können, nicht wieder vorkommen darf. Dass jemand sich zu uns hält, der gar nicht bei uns sein kann. Der in Wahrheit dem Evangelium im Wege steht und nicht ein Förderer des Evangeliums ist. Denn Judas missbrauchte das Vertrauen des Herrn. Das Vertrauen, das Jesus ihm entgegenbrachte, indem er ihn mit den anderen Aposteln aussandte, um das Evangelium zu predigen, um zu heilen. Ja, er war ja der Kassierer der Jüngerschar, aber er missbrauchte sein Amt. Er regte sich unter anderem auf, dass dieses Salböl, was Jesus empfing, dass dies eine Vergeudung wäre, wenn man es über sein Haupt schüttet. Hätte man doch verkaufen können. Was sagt Jesus in Johannes 12? Judas fragte ja nicht nach den Armen, weil er sagte, man könne das Geld den Armen. Er war ein Dieb. Er war habgierig. Er war geizig. Er redete nur fromm. Aber er war nicht fromm. Und das kam alles den Aposteln hoch zu dieser Zeit, in dieser Wartezeit. In Psalm 41 zum Beispiel, Vers 10, wurde bereits von Judas gesagt, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Das ist schon eine Aussage auf den Judas hin. Das Wesen und das Urteil über Judas wurde schon beschrieben in den Psalmen, und zwar über seinen vorzeitigen Tod und den Verlust seines Amtes. Petrus nahm also Bezug darauf. Ihm war plötzlich die Heilige Schrift offenbar und konnte das zitieren. Gott sind alle Dinge bewusst. Psalm 69, da heißt es dann, seine Behausung muss wüst werden und es sei niemand mehr da, der darin wohne. Psalm 69, 26 und 27. Und von dem Tod, Psalm 109, Vers 8, seine Tage müssen wenig werden. Und sein Amt empfange ein anderer. Ja, das wurde schon hunderte Jahre zuvor geweissagt. Gott sind alle Dinge bewusst. Wir müssen uns das einfach mal vorstellen, diese Erkenntnis, die die Jünger dort hatten. Wenn Gott alle Dinge bewusst sind, dann weiß er ganz genau, wie es jetzt weitergeht. Wir müssen uns unbedingt an ihn halten. Jeden Tag. Jeden Tag. Denn wir kennen den Inhalt des Tages nicht. Aber Gott kennt ihn. Er kannte genau den Judas. Man wusste ganz genau, dass er Jesus für Geld verraten würde. In Sacharja 11 steht das ja auch schon geschrieben, diese Weissagung, dass der Heilige verkauft wird für Geld. Und dann kam ja Judas und sagte, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Gebt mir was. Was denn? Ja, wir geben dir 30 Silberlinge. Genau. Gott sind alle Dinge bewusst. Es sollte also deutlich werden, hier in diesem Abschnitt, den Jüngern, den 120, die da zusammengekommen waren, dass in Erweckungszeiten keine Halbherzigkeiten geduldet werden können. Entweder ganz oder gar nicht. Der Heilige Geist bringt die Wahrheit immer ans Licht. Er durchleuchtet uns, wenn wir vor das Angesicht Gottes treten und zeigt auf, was nicht zu Gott und dem Weg mit ihm gehört. Wenn in einer Gemeinde zum Beispiel um Erweckung gebeten wird und so, wie ja die Jünger eigentlich auf die Verheißung auch warteten, gibt es erstmal große Unruhe. Weil auf der einen Seite der Satan verhindern will, dass das Evangelium in alle Welt getragen wird. Es gibt erstmal große Unruhe, Unsicherheiten. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch ein Erstaunen über das Offenbarwerden der verborgenen Sünde. Plötzlich tritt etwas ans Licht, was man so lange zurückgehalten hat. Wo man einfach die Sünde kaschiert hat, ist ja nicht so schlimm und so weiter. Manch einer hat ja gesagt, bete nicht um Erweckung, das kann gefährlich für dich werden. Das kann gefährlich werden. Vielleicht willst du es gar nicht. Da wird alles auf den Kopf gestellt. Dein Innerstes kommt nach außen. Wird alles bloßgestellt, damit Gott auf allen Gebieten des Lebens herrschen kann. Ärgernisse müssen ja kommen. Und die Erkenntnis war plötzlich auch da, auch falsche Brüder wie der Judas können sich einschleichen. Wir müssen wachsam sein. In Matthäus 18, Vers 7 sprach Jesus, weh der Welt, der Ärgernis halten. Es muss ja Ärgernis kommen, also das könnt ihr nicht verhindern. Doch weh dem Menschen, durch welchen Ärgernis kommt. Weh dem. Vor Pfingsten konnte sich also die Schar von 120 noch einmal prüfen. Sind wir bereit für den weiteren Weg? Sind wir bereit, die Verheißung der Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen und Boten Jesu zu sein, Zeugen zu sein? Sind wir bereit, die Kosten dafür zu zahlen? Nicht einmal hat der Jesus ja auch gesagt, im Blick auf die Nachfolge, nicht, dass man die Kosten überschlagen soll. Der Bruder André hatte ja auch gerade aus dem Lukas-Evangelium am Sonntag über die Nachfolge Jesu gesprochen. Einige sagten spontan, das machen wir, kommen wir mit. Na, überleg dir das mal, ob du das wirklich willst. Denn wenn du das wirklich willst, dann sieht das anders aus, als du dir das vorstellst. Nicht? Die Füchse haben Gruben, die Vögel Nester, das Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt und so weiter. Vieles andere wurde dort gesagt. Also nochmal überlegen, ob ihr von ganzem Herzen Jesus als eurem Heiland angehören wollt und ihm in dem Geist der Erweckung dienen wollt. Wenn sich auch das Wort Gottes erfüllen musste, dass Jesus ja durch Judas verraten werden sollte und dass er zum Tode verurteilt werden musste, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben, ist es doch keine Entschuldigung für die, die Ärgernis anrichten, die dann sagen könnten, na ja, ich wurde ja gebraucht, ich musste ja Ärgernis anrichten, damit das geschieht. Nein, die Entschuldigung gilt nicht wie denen, die Ärgernis anrichten. Darum sagt in Matthäus 26, Vers 21 und dann 24 bis 25 der Herr, einer unter euch wird mich verraten. Das war ganz deutlich. Doch wehe dem Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verraten wird. Also auf der einen Seite musste Jesus diesen Weg ans Kreuz gehen und der Werdegang musste seinen Lauf nehmen. Auf der anderen Seite wehe dem Gefäß, das das tut. Es wäre ihm besser, dass derselbige Mensch noch nie geboren wäre. Wer also Erweckung sucht, muss sein ganzes Herz unter die Führung Jesu stellen. Ein zweiter Punkt, die Wachsamkeit über zerstörende Kräfte ist notwendig. Petrus betonte durch den Heiligen Geist, dass es möglich wäre, wie bei Judas, fremde Kräfte mitten in der geheiligten Gemeinde vorzufinden. Sie müssen aber entlarvt werden. Wie hieß es in Vers 17, er war zu uns gezählt und hatte sogar das Amt mit uns inne. Aber er war nicht von uns. An die Gemeinde zu Ephesus erinnern wir uns daran in der Offenbarung, die in Gefahr stand, das erweckliche Leben zu verlieren, sagte der Herr, eins habt ihr gemacht, ihr habt geprüft diejenigen unter euch, ob sie Apostel sind oder nicht. Das habt ihr getan. Und ihr habt etliche erfunden, dass sie nicht dazu gehören. Aber dann kommt zum Schluss, die erste Liebe habt ihr aber verlassen. Ich kann euch nicht mehr führen. Ihr müsst in die erste Liebe zurück. Das ist wichtig. Also nicht nur die Erkenntnis, ob jemand zu euch gehört oder nicht, sondern die erste Liebe. Dies Lob zeigte natürlich an, diese Prüfungskraft, ja, dass viele sich zu der Gemeinde der Gläubigen hielten, obwohl sie nicht dabei waren und Gefäße des Widersachers geworden sind. Judas, der Bruder des Herrn, das ist also ein anderer Judas, durfte es so sagen in seinem Brief. Er spricht ganz deutlich und Petrus versucht das auch den 120 hier klarzumachen, welche Wachsamkeit notwendig ist, damit wir künftig auch weiterkommen. Er dachte natürlich auch an sich selber, dass er Jesus dreimal verleugnete, obwohl er es gar nicht wollte. Er wollte sogar mit ihm sterben. Aber er hat gemerkt, was ich will, kann ich nicht umsetzen. Ich muss wachsam sein, der Herr muss bei mir sein. Judas schrieb Folgendes: Es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist, sie sind Gottlose, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Sie haben ihn nicht verbal verleugnet, dann hätten sie ja gar keinen Platz in der Gemeinde gefunden. Die haben auch von Jesus geredet, aber sie verleugneten ihn mit ihrem Leben. Das heißt, sie haben ihr Leben nicht unter die Führung Jesus gegeben. Sie haben sich neben eingeschlichen und in dem ganzen Judasbrief heißt es ja auch, sie leben dann auf die Kosten der anderen, aber sie gehören gar nicht Jesus. Sie sagen immer Jesus, ja. Aber sie kennen ihn in Wahrheit nicht. Also diese Gefahren wurden im Vorfeld der Erweckung schon immer wieder neu bewusst. Auch Johannes schrieb es ja später in seinem Brief, 1. Johannes 2, Vers 18 und 19, wo er sagt, ja, erstaunlich, da sind ja etliche von uns gegangen. Ja, die waren offenbar gar nicht von uns und sind sehr geblieben. Das stellte er plötzlich fest in seinem Brief und sagt, das passiert leider. Oder Petrus später in seinem zweiten Brief, ich möchte das mal lesen, Kapitel 2, Vers 1 bis 3, da sagt er, es waren auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden, falsche Lehrer. Also ganz real, er sprach einmal vom Volk Israel, da gab es falsche Propheten. Und dann sagt er, wie auch unter euch sein werden, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Sie werden über sich selbst herbeiführen, ein schnelles Verderben, und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Gericht über sie ist aber bereitet seit langem vor, und ihr Verderben schläft nicht. Aber all das passiert, jetzt müssen wir wachsam sein. Das wollte Petrus hier deutlich machen. Auch Paulus hat das ja schon dann später der Gemeinde im Vorfeld gesagt, als er wusste, er würde bald abscheiden. Er würde ins Gefängnis gehen und würde auch bald zum Herrn gehen. In Apostelgeschichte 20 sagte er ja den Gläubigen das dann voraus und sagte, wenn ich heimgehe, dann werden greuliche Wölfe kommen, die Herde werden sie nicht verschonen. Und er sprach davon, dass die aus eurer eigenen Mitte aufstehen werden. Die kommen gar nicht von draußen. Die kommen aus eurer eigenen Mitte und machen alles, wollen alles kaputt machen. Deswegen, da müsst ihr ganz besonders aufpassen. Ich lese mal diese Verse 28, 29 aus Apostelgeschichte 20. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter euch mit Tränen zu ermahnen. Also immer wieder diese Worte des Denkens, des Anstoßes, passt auf, welchen Weg ihr geht. Bleibt ganz nah beim Herrn, auch mitten in der Gemeinde. Verlasst euch nicht auf Fleisch. So sollte es sein, sondern verlasst euch auf den Herrn von ganzem Herzen. Manchmal muss ich das sogar in der Seelsorge immer wieder sagen, weil ja so viele Klagen von dem Einzelnen kommen. Dann sage ich, na ja, nun bist du ja selber schuld, wenn du dich auf Menschen verlässt und auf dich selber auch noch verlässt. Dann bist du immer verlassen. Wenn du dich aber auf den Herrn verlässt und nicht auf dich und nicht auf andere, dann bist du nie verlassen. Das muss man aber erst mal lernen wollen. Und das, ja, und in der Entscheidung stehen. Und die Jünger, die hier warten sollten auf die Gabe des Heiligen Geistes als Ausrüstung für diesen Dienst, sollten das alles im Herzen bewegen. Ja, wir sind jetzt entschieden, ganz beim Herrn zu sein. Und auch die ständige Reinigung, das heißt die Überprüfung unseres Lebens zuzulassen. Ständige Reinigung ist nötig, um in der Erweckung bleiben zu können. Denn wir machen manche Fehler. Es schleicht sich auch in unser Leben immer wieder etwas ein, was uns abhalten will vom geistlichen Leben. Darum konnte der Apostel Paulus ja auch später schreiben in 1. Korinther 10, wer sich dünken lässt, dass er steht, der muss zusehen, dass er nicht fällt. Dass er nicht fällt. Das kann ja passieren. Aber Gott macht die Versuchung so, sagt er dann später weiter, dass ihr es ertragen könnt, wenn ihr entschieden seid. Und in 1. Johannes 3, Vers 3 sagt Johannes der Apostel dann später, wer die Hoffnung hat zu Gott, der reinigt sich. Das heißt, immer in diesem Prozess bleiben, wie er auch rein ist. Er lässt sich ständig überprüfen, Herr, bin ich denn überhaupt noch auf deinem Wege? Durchleuchte mich. Mache ich immer noch das, was du willst, oder bin ich unterdessen wieder in meinen eigenen Willen zurückgefallen? Das ist die Form der Menschen, die Erweckung suchen und Erweckung lieben und darin bleiben. Sie wollen sich ständig durchleuchten lassen. Darum lasst uns von jeder Befleckung, sagt Paulus, des Fleisches und Geistes uns reinigen und fortfahren mit der Heiligung. Jesus Christus sagte den Jüngern bereits in Johannes 15 zuvor, wo das Geheimnis bleibender Erweckung zu suchen ist. Er sprach in Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Also unbedingtes Vertrauen in das geoffenbarte Wort Gottes, Wachsamkeit gegen zerstörende Einflüsse ist gefragt und ständige Reinigung soll zugelassen werden. Das heißt, der Weg der Heiligung. Das sind Voraussetzungen, um dann das erweckliche Geschehen von Pfingsten zu erleben. Das Ziel dieses verbindlichen Lebens sollte ja sein, große Frucht. Geht hin in alle Welt. Verkündigt das Evangelium. Und zwar, wie sagt es der Herr Jesus in Johannes 15, solche Frucht, die da bleibt, soll gewirkt werden. Solche, die da bleibt. So wurde jetzt Matthias gewählt. Das will ich noch betonen. Matthias, das hat auch etwas zu sagen. Sie haben also gemerkt, Judas ist rausgefallen und wir brauchen eine komplette Glaubensschar der Apostel. Wir brauchen einen neuen. Sie stellten zwei und warfen das Los unter Gebet. Matthias wurde gewählt. Sein Name sagt, meine Gabe ist Jahwe. Meine Gabe ist Jahwe. Er gab sozusagen in seinem Namen, in der Entscheidung, die Gott gegeben hat, den Hinweis darauf, dass die Bewegung der Erweckung im Heiligen Geist nur dann segensreich sein kann, wenn die Gabe Gottes diese Bewegung vorantreibt. Im Gegensatz zu Judas, dessen Name heißt, ich will den Herrn preisen. Das heißt als Gegner, ich will das machen. Ich werde Gott preisen. Das war der Ausspruch von Lea, als sie den vierten Sohn empfing. und sagte, jetzt will ich Gott preisen. Aber das geht nicht, sondern ich muss die Gabe Gottes in mir haben. Matthias. Das wurde also hier alles in diesen 10 Tagen bewegt im Herzen. Das wurde alles in eine neue Richtung, Erkenntnisrichtung gegeben. Deswegen 10 Tage ließ der Herr sie quasi mal allein zum Überdenken. Bis dann das Brausen vom Himmel kam und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes, weil die Entschiedenheit da war. Und ich glaube, das betrifft auch uns, auch in unserer Zeit, dass wir immer wieder neu diese Entschiedenheit, Jesus allein zu gehören, suchen und bejahen, damit wir Geführte sind durch den Heiligen Geist. Und zwar dahin, wo Gott will, nicht wo ich will. Möge der Herr dieses auch bei uns ganz neu entfachen. Vorbereitung zur geistlichen Erweckung im persönlichen oder auch im gesamten Gemeindeleben.